Kundgabe 7673. Empfangen am 14.08.1960. Warnung vor Verkehr mit der jenseitigen Welt. Es ist dies mein Wille, dass ihr euch zu mir wendet in innigem Gebet, bevor ihr euch mit Geistwesen in Verbindung setzt, denn von diesem innigen Gebet zu mir hängt es ab, ob die Bindung mit der Geistwelt segensreich ist für euch. Das innige Gebet zu mir schützt euch vor solchen Wesen, die euch keinen Vorteil zu bieten vermögen, weil sie selbst noch nicht im Licht stehen. Ihr selbst aber wisset es nicht, ob die Seelen der Verstorbenen, die ihr rufet, schon in das Lichtreich eingegangen sind, denn selbst wenn sie es euch beteuern, wisset ihr nicht, ob ihre Aussagen glaubwürdig sind. Und darum solltet ihr mit aller Vorsicht an solche Verbindungen zur geistigen Welt herangehen, denn ihr müsstet selbst schon in einer geistigen Sphäre sein, die alles Üble von euch abdrängt, so dass es nicht an euch heran kann und ihr nur von Lichtwesen betreut und belehrt werdet. Der Umgang mit den Seelen der Verstorbenen ist immer eine große Gefahr, weil ihr Menschen es nicht wisset, in welcher Sphäre sich diese aufhalten. Es wird euch zwar ein solcher Umgang nicht als Sünde angerechnet, wenn euch die Liebe zu jenen Seelen dazu antreibt, aber ihr selbst gewinnt nichts. Ihr könnet eher verlieren, wenn ihr selbst dadurch in dunkle Sphären geratet und irrige Lehren oder Mitteilungen empfanget, die eurer Seele nicht zum Heil gereichen. Und ich warne euch daher dringend vor einem solchen Umgang mit der geistigen Welt um eurer selbst willen. Was euch aus dieser Welt gesagt wird, es wird niemals an Tiefe und Weisheit heranreichen an mein Wort, das meine Liebe euch Menschen vermittelt von oben und das euch durch Boten des Lichtes zugeleitet wird, wenn ihr selbst es nicht direkt von mir empfangen könnet. Ich selbst will euer Freund und Lehrer sein, euer Bruder, mit dem ihr euch jederzeit austauschen könnet in jeder Frage, sei sie irdischer oder geistiger Art. Und ich werde euch immer Antwort geben, so ihr solche begehret. Ich werde euch belehren, dass ihr zu Jesus Christus eure Schritte lenken müsset, um selig zu werden. Und also sollet auch ihr selbst den Seelen der Verstorbenen Kenntnis geben von ihm und sie in Gedanken hinweisen zu ihm, der euer aller Erlöser ist von Sünde und Tod. Denn auch diese Seelen müssen zuvor zu ihm gefunden haben, um in das Lichtreich aufgenommen werden zu können, und ihr könnet diesen Seelen keinen größeren Liebedienst erweisen, als ihnen das Evangelium in Gedanken zu künden, die göttliche Liebelehre, die ich selbst in dem Menschen Jesus auf Erden gepredigt habe, um ihnen den Weg zu zeigen, der wieder zurückführt zu mir, in das Vaterhaus. Ihr müsstet diesen Seelen der Verstorbenen helfen wollen. Ihr müsstet ihnen geben, nicht aber, dass ihr euch von ihnen belehren lasset, ganz gleich in welcher Art. Von mir aus ist euch das Wissen um die Zukunft vorenthalten, also solltet ihr auch nicht Fragen dieser Art an sie stellen. Geistiges Wissen aber solltet ihr immer begehren, dieses aber können euch jene Seelen nicht geben. Wohl aber könntet ihr euch jederzeit an Jesus Christus wenden, den göttlichen Lehrmeister, und dieser wird euch liebevoll aufklären, und er wird euch stets zu sich selbst rufen, dass ihr ihn angehet um Vergebung der Sünde, dass ihr ihm nachfolget, um von ihm selbst eingeführt zu werden in das Reich des Lichtes und der Seligkeit. Doch ohne ihn könntet ihr nicht selig werden. Das solltet ihr beherzigen. Und wenn es nun euer Wille ist, in meinem Willen zu leben, dann werdet ihr auch alles tun, was Jesus auf Erden gelehrt hat, was er in seinen Geboten der Gottes- und Nächstenliebe zum Ausdruck brachte. Ihr werdet dann selbst in der Liebe leben und erkennen, wo Licht ist. Ihr werdet dann auch zu unterscheiden vermögen den Wert geistiger Vermittlungen. Und ihr werdet bestrebt sein, nur mit der Geisteswelt in Verbindung zu treten, die voll des Lichtes ist, und euch nun auch lichtvolle Belehrungen vermitteln kann. Denn immer seid ihr selbst es, die den Grad des Lichtes bestimmen, in dem ihr euch befindet. Doch das lasset euch gesagt sein, dass der Umgang mit einer Geisterwelt gefährlich ist, von der ihr nicht wisset, in welchem Reifegrad die Seelen stehen, die ihr befraget. Immer lasset euch gesagt sein, dass ihr jenen Seelen geben sollet, denn alle werden eure Fürbitte benötigen, um zur Höhe zu steigen, die ihr also in Liebe jenen Seelen schenken sollet, zu ihrem und auch zu eurem Seelenheil. Und dann wird euch zugemessen werden, wie ihr selbst ausmesset. Amen.